die wir mit Musik von Jan Kuzier starten. Wir hören seine Serenata Serena für Streichorchester Opus 11. Er selbst dirigiert Mitglieder des Münchner Rundfunkorchesters im Juni 1968. Thank you. Thank you. Musik von und mit Jan Kuzier. Von ihm stammte diese Serenata Serena Opus 11 in drei Sätzen und er dirigierte in einer Studioaufnahme vom Juni 1968 das Münchner Rundfunkorchester, das noch mit 6 weiteren Aufnahmen in der heutigen Ausgabe von Concerto Barbarese hier auf Bayern 2 zu hören ist. Als nächstes ebenfalls eine Studioproduktion, die im Juni 1984 entstand, als Fritz Mimitz, Barton Weber und das Münchner Rundfunkorchester unter Robert Hanell die Fantasie über den Gesang eines Flötenvogels von Franz Biebel spielten. Thank you. Franz Biebel komponierte diese Fantasie über den Gesang eines Flötenvogels für, natürlich, Flöte, Klavier und Streichorchester. Und wir hörten die drei Sätze in einer Studioproduktion des Bayerischen Rundfunks vom Juni 1984 mit dem Flötisten Fritz Mimitz, dem Pianisten Barton Weber und dem Münchner Rundfunkorchester unter Robert Hanell. Als nächstes am Pult des Münchner Rundfunkorchesters Heinz Wallberg, und zwar bei der ersten sinfonischen Musik von Josef Suda. Thank you. die erste sinfonische Musik von Josef Suder. Heinz Wallberg dirigierte das Münchner Rundfunkorchester, das noch mit 4 weiteren Aufnahmen im heutigen Concerto Bavarese zu hören ist. Als nächstes mit Nostalgia, dem Concertino für Horn und Orchester von Heinz Benker. Solist in der Studioproduktion vom April 1981 ist Hans-Peter Pitzka, am Pult Werner Andreas Albert. Thank you. Erster von zwei Mitschnitten bei einem Studiokonzert im April 1981 mit dem Münchner Rundfunkorchester unter Werner Andreas Albert. Das war Nostalgia, das Concertino für Horn und Orchester von Heinz Benker mit Hans-Peter Pitzka als Solisten. Es folgt Karneval, die Burleske für Soloklavier und großes Orchester von Hans Melchior Bruck, am Flügel Dieter Lallinger. Thank you. Beifall bei einem Studiokonzert im April 1981. Applaus für den Pianisten Dieter Lallinger und das Münchner Rundfunkorchester unter Werner Andreas Albert. Das war Karneval, die Burleske für Soloklavier und großes Orchester von Hans Melchior Bruck. Zwei weitere Aufnahmen mit dem Münchner Rundfunkorchester haben wir für Sie im heutigen Concerto Bavarese. Als nächstes Georgica, drei Bauernstücke für Orchester von und mit Werner Egk, denn er dirigiert das Münchner Rundfunkorchester im Oktober 1966. Thank you. Georgica, drei Bauernstücke für Orchester von und mit Werner Egk, der hier das Münchner Rundfunkorchester dirigierte, das wir in einer weiteren Aufnahme unter Kurt Striegler hören, im Februar 1956 mit der kleinen Suite in E-Moll für Streichorchester und Klavier von Dietrich Amende. Den Klavierpart übernahm damals Julius K. Bertoli. Der Pianist Julius Carr Bertoli und das Münchner Rundfunkorchester unter Kurt Striegler mit der kleinen Suite E-Moll für Streichorchester und Klavier nach einem antiken Drama von Dietrich Amende.